Von 1972 bis 80 spielte der deutsche Bassist Uwe Möhrig bei der Münchner Ethno-Rockband Embryo, dem Flaggschiff der Hippie-Bewegung in Deutschland. Embryo machte schon vor 30 Jahren authentische Weltmusik, also zu einer Zeit, als es diesen etwas unklaren Begriff noch gar nicht gab. Die Gruppe wurde damals in einem Atemzug mit Bands wie Soft Machine und Weather Report genannt. Ende der 70er Jahre begann das Film- und Plattenprojekt Embryos Reise, das die Musiker nach Indien führte. Möhrig machte sich dort zusammen mit dem Keyboarder Michael Wehmeyer und dem Flötisten Friedemann Josch als Embryos Dissidenten selbstständig. Zurück in Berlin stieß Wehmeyer-Ersatz Marlon Klein zu der Band, die sich von da an Dissidenten nannte. Die Musiker entwickelten eine eigene Popsprache und spielten allgemeinverständlicher als Embryo. Englische Texte waren für sie tabu. Schließlich wollten die Dissidenten ein Zeichen gegen die Überamerikanisierung setzen. Wir wollten die Stimme als Instrument haben. Gleichzeitig wussten wir natürlich, dass man da nicht einfach irgendwie Versatzstücke einer Sprache nehmen kann, sondern haben uns dann nochmal gute Texter in den jeweiligen Ländern gesucht, die unsere Melodien vertextet haben. Und für uns war das immer mehr der Klang eines Sängers, gar nicht so sehr die Inhalte. Und jetzt wollten wir uns natürlich auch nicht hinstellen und da irgendwelche Weisheiten auf Englisch zu verbreiten. Das ist nicht unsere Sprache. Und gleichzeitig hatten wir natürlich schon von klein auf den Anspruch, irgendwie in die große, weite Welt hinauszugehen. Anfang der 80er Jahre spielte Möhrig eine Zeit lang sowohl für die Dissidenten als auch für Embryo. Aber er spürte, dass sich etwas ändern musste. Da stellte ich fest, dass ich mit dem Publikum nicht mehr klarkam. Die wollten scheinbar verharren. Wir waren jetzt in Indien und waren jetzt plötzlich die Band für alle, die irgendwie mit Trance und Orient und allem Möglichen zu tun hatten. Und das hat mir natürlich nicht gepasst. Ich wollte jetzt nicht mein Leben lang da mit gekreuzten Beinen die Sitar zupfen oder sowas. Ne? Weil die Schubladen kannte ich ja schon von vorher. Ne? Also anfänglich Krautrock, dann war es Jazzrock und dann war es, ich habe die ganzen Schlagworte schon, Schubladen schon vergessen. Nur da wollten wir nicht in eine neue Schublade und nachdem wir die ganzen Connections in Indien hatten, die konnten im Radio spielen, im Fernsehen, an den ganzen Universitäten, Jazzfestivals, rauf und runter, war das für mich natürlich verlockender als mit einem Publikum, das irgendwie stagnierte, meiner Meinung nach. Und zur gleichen Zeit begab sich dann hier so die neue deutsche Welle. Das hat mir auch nicht, persönlich jetzt nicht so unbedingt zugesagt, weil es war mir ein bisschen zu begrenzt, auf Deutschland begrenzt. Und da lag es einfach nahe, nach Indien zu gehen und dort mal richtig fundiert in diese Musik einzusteigen und da zu versuchen, was Neues zu machen. Das war ja auch unser erstes ziemlich erfolgreiches Dissidentenprojekt bis 1982 ungefähr.